Irma, Marlene Achtermann, Hans Daub, Peter Lieck sowie Manfred Berben, Renate Golisch und Jürgen Hoppe. Regie führte Hans-Peter Klausnitzer. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1968.